manchen hat die Wahl betrogen, wenn er als Feind der Häuslichkeit durch Übereilung hingezogen ein aufgeputztes Böckchen freit. Denn die mit balsamierten Fingern stets spielt und nie den Wappen rührt, wird auch die Sorgen nicht verringern, die man für Haus und Kinder führt. Denn die mit balsamierten Fingern stets spielt und nie den Wappen rührt, wird auch die Sorgen nicht verringern, die man für Haus und Kinder